Erster nach dem Sabbat, früh am ersten Tag der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria. Sie wollten das Grab ansehen. Zweiter, plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn kam vom Himmel herunter. Er rollte den Stein vom Grab weg und setzte sich darauf. Drittes, sein Aussehen war wie ein Blitz. Seine Kleidung war weiß wie Schnee. Vierter, die Wächter bekamen große Angst vor ihm. Sie wurden wie tot. Fünfter, der Engel sagte zu den Frauen, habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus. Er wurde gekreuzigt. Sechster, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht den Ort, wo er lag. Siebter, geht schnell und sagt seinen Jüngern, er ist von den Toten auferstanden. Er geht vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Achter, sie verließen schnell das Grab. Sie hatten Angst, aber auch große Freude. Sie liefen, um es seinen Jüngern zu erzählen. Neunter, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm. Sie umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Zehnter, dann sagte Jesus zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt es meinen Brüdern. Sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Elfter, als die Frauen gingen, kamen einige Wächter in die Stadt. Sie erzählten den Hohenpriestern alles, was passiert war. Zwölfter, die Hohenpriester trafen sich mit den Ältesten. Sie berieten sich. Dann gaben sie den Soldaten viel Geld. Dreizehnter, sie sagten, ihr müsst sagen, dass seine Jünger nachts kamen. Sie stahlen ihn, als ihr schliefet. Vierzehnter, wenn der Statthalter davon hört, werden wir ihn beruhigen. Dann habt ihr keine Probleme. Fünfzehnter, die Soldaten nahmen das Geld. Sie taten, was man ihnen sagte. Diese Geschichte verbreitete sich bei den Juden bis heute. Sechzehnter, die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie gingen auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Siebzehnter, als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige zweifelten noch. Achtzehnter, Jesus kam näher und sagte zu ihnen, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Neunzehnter, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zwanzigster, lehrt sie, alles zu tun, was ich euch gesagt habe. Ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt.